Good morning, our friends. Guten Morgen, Freunde. We are still passionate about the passion. Wir sind immer noch leidenschaftlich bezüglich der Passion-Übersetzung. So we keep talking about or from the Passion Translation. Wir machen nun weiter aus der Passion-Übersetzung. In verse 27. In Vers 27. It's actually a verse that has touched me when I was very young. It was one of my first sermons I ever preached. Was ein Vers ist, der mich schon berührt hat, als ich noch sehr jung war und worüber ich meine erste Predigt gehalten hatte. Here's what it says. Es steht Folgendes. Jesus said, I leave the gift of peace with you, my peace. Jesus sagte, ich überlasse euch das Geschenk des Friedens, meinen Frieden. Not the kind of fragile peace given by the world. Nicht die Art von zerbrechlichem Frieden, den die Welt gibt. But my perfect peace. Sondern meinen vollkommenen Frieden. Look at this powerful statement. Schau dir diese starke Aussage an. First of all, peace is a gift. Zuerst einmal ist Frieden ein Geschenk. Jesus said, I'm leaving my gift of you. It's my own peace. Jesus sagte, ich überlasse euch mein Geschenk, meinen persönlichen Frieden. You see, how can Jesus give this peace is the question. Die Frage stellt sich, wie kann Jesus diesen Frieden geben? Well, the Bible calls him the Prince of Peace. Nun, die Bibel nennt ihn den Friedefürsten. Many of us are trying to give things that we don't have. Viele von uns versuchen etwas zu geben, was wir nicht haben. Or at least we have not appropriated them. Oder zumindest haben wir es uns noch nicht zu eigen gemacht. I give you a simple example. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. We're trying to love people, but we haven't even appropriated God's love in our hearts. Wir versuchen Menschen zu lieben, haben aber Gottes Liebe noch nicht in unser Herz aufgenommen. So now we're always trying to give from ourself, from our natural self. Und jetzt versuchen wir ständig aus uns selbst heraus etwas zu geben. Aus unserem natürlichen Selbst. But Jesus simply gave from him, from his own nature. Jesus aber hat aus sich gegeben, aus seiner Natur. So, I like the definition that I heard once. Mir gefällt die Definition, die ich einmal gehört habe. That real peace is not the absence of war, but it's the presence of the Prince of Peace. Wahre Friede ist nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern die Anwesenheit des Friedefürsten. There are people who live with true Jesus peace in the middle of trouble. Es gibt Menschen, die mit wahrem Jesusfrieden mitten unter Schwierigkeiten leben. And there are others who have good circumstances, but have turmoil inside of their hearts. Dann gibt es andere, die gute Umstände haben, aber in ihrem Herzen herrscht Unruhe. You know, the word peace has many different applications. Weißt du, das Wort Frieden hat verschiedene Anwendungsbereiche. And we could talk a lot about just this one verse. Und wir könnten sehr viel über diesen einen Vers sprechen. But the peace means a complete restoration. Aber dieser Friede bedeutet eine vollkommene Wiederherstellung. That's what the Greek word Irene means. Das bedeutet das griechische Wort Eirene. So if two bones were broken, if a bone was broken into two pieces, wenn ein Knochen in zwei Stücke gebrochen war, and if it had grown perfectly together, the doctors would say there is now peace. Und diese wieder vollkommen zusammengewachsen sind, würden die Ärzte sagen, jetzt herrscht Frieden. See, perfect restoration. Siehst du, vollkommene Wiederherstellung. So Jesus gave us peace between us and God. Jesus hat uns also Frieden zwischen uns und Gott geschenkt. So no matter what you go through, there is perfect restoration with your relationship with God. Was auch immer du gerade durchmachst, es gibt eine vollkommene Wiederherstellung deiner Beziehung mit Gott. And all that happened because of Jesus, the Prince of Peace, made it happen. Und all das wurde durch Jesus, den Friedefürsten, ermöglicht. Do you know, the word shalom is even stronger than the Greek word for peace. Weißt du, das Wort shalom ist sogar noch stärker als das griechische Wort für Frieden. Because it not only talks about restoration, weil es nicht nur von Wiederherstellung spricht, the actual meaning is a complete and total wholeness, sondern die eigentliche Bedeutung eine vollständige und totale Ganzheit ist. You know, so you are completely whole, which means you're prosperous. Du bist also vollkommen ganz, was bedeutet, dass du wohlhabend, erfolgreich bist. You know, we have to stop thinking about prosperous only in regards to finances. That's such a limited view. Wir müssen aufhören, bei Wohlstand nur an Finanzen zu denken, denn das ist eine sehr beschränkte Sicht. You know, peace brings true prosperity. Weißt du, Frieden bringt wahren Wohlstand. Which means complete wholeness. Was bedeutet vollständige Ganzheit? You're well in every single area of your life, so you can serve God well. Es geht dir in jedem einzelnen Bereich deines Lebens gut und du kannst Gott gut dienen. See, that's real prosperity, that I'm well all around. Siehst du, das ist wahrer Wohlstand. Es geht einem in allen Bereichen gut. I'm in a state of tranquility in the middle of a crisis. Ich bin vollkommen sorglos inmitten von Krisensituationen. I don't have to run away in panic just because bad news happened. Ich muss nicht in Panik weglaufen, weil etwas Schlimmes passiert war. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. He said, not the kind of fragile peace given by the world, but my perfect peace. Nicht die Art von zerbrechlichem Frieden, die die Welt gibt, sondern meinen vollkommenen Frieden. You said faith. Schau das an. It's interesting that the world does offer us peace, but Jesus calls it fragile. Es ist interessant, dass uns die Welt Frieden anbietet, aber Jesus bezeichnet ihn als zerbrechlich. Doesn't the Bible warn us? Warnt uns die Bibel nicht? That when they say peace, peace, the end will suddenly come? Dann, wenn sie sagen Frieden, Frieden, wird das Ende plötzlich kommen. Doesn't the Bible warn us that the Antichrist will come and offer peace? Warnt uns die Bibel nicht, dass der Antichrist kommen und Frieden bringen wird? See, the world is always talking about peace. Die Welt spricht immer von Frieden. But remember, it's fragile peace according to Jesus. Aber vergiss nicht, laut Jesus handelt es sich um zerbrechlichen Frieden. You know, every peace the world offers is in reality only fragile. Jeder Friede, den die Welt anbietet, ist in Wirklichkeit zerbrechlich. Because it depends on circumstances. Weil er abhängig von Umständen ist. You know, the world is trying to change the circumstances and thereby give you peace, but that's fragile. Die Welt versucht, die Umstände zu ändern und dadurch Frieden zu geben, aber der ist fragil und zerbrechlich. Because who guarantees you that your circumstances will remain changed? Wer garantiert, dass sich die Umstände ändern? So people who depend on circumstances for the peace, Menschen, die hinsichtlich Frieden abhängig von Umständen sind, they live with constant fragile peace. Leben ständig in zerbrechlichem Frieden. When they have it, it breaks in front of their eyes. Wenn sie ihn haben, zerbricht er vor ihren Augen. The only true peace is from the Prince of Peace. Der einzige wahre Frieden kommt vom Friedefürsten. Jesus slept in the middle of the boat that was thrown around by the storm. That's true peace. Jesus hat im Boot geschlafen, das vom Sturm hin und her geworfen wurde. Das ist wahre Frieden. Peter slept between the prison guard waiting for his head to be cut off. That's true peace. Petrus schlief neben den Gefängniswächtern, als er auf seine Enthauptung wartete. Das ist wahre Frieden. Paul and Silas were in the middle of the prison at midnight singing happy songs. That's true peace. Paulus und Silas waren im Gefängnis und hatten um Mitternacht fröhliche Lieder gesungen. Das ist wahre Frieden. You know, Jesus is so incredible. Weißt du, Jesus ist so unglaublich. He says, I'm going to give you the true peace, not the fragile world peace. Er sagt, ich werde euch den wahren Frieden geben, nicht den zerbrechlichen Frieden der Welt. But then he tells us how we have to respond. Und dann sagt er, wie wir darauf reagieren müssen. Look, he says, don't yield to fear or be troubled in your hearts. Instead, be courageous. Er sagt, gebt nicht der Furcht nach und seid nicht beunruhigt in euren Herzen, sondern seid mutig. Look, religion says this. Schau, Religion sagt dies. Hey guys, you can't be troubled in your heart, otherwise you won't have peace. Hey Leute, ihr könnt nicht in euren Herzen beunruhigt sein, sonst werdet ihr keinen Frieden haben. No, that's the wrong way around. Nein, das ist falsch herum. Jesus first says, I give you perfect peace, and then he says, don't let your heart be troubled. Jesus sagt zuerst, ich werde euch vollkommenen Frieden geben. Und dann sagt er, seid nicht beunruhigt in euren Herzen. You see, Jesus said, be courageous and don't be troubled after he gave you the peace, not before. Jesus sagt, seid mutig und lasst euch nicht von der Angst überwältigen, nachdem er ihnen den Frieden gegeben hatte und nicht zuvor. So, my peace is not a result of me being courageous. Mein Frieden ist also kein Resultat aus mir, weil ich mutig bin. But my courageousness is a result of having received God's peace. Aber mein Mut ist das Resultat daraus, dass ich den Frieden Gottes empfangen habe. You see the difference? Siehst du den Unterschied? He does, I respond. Er macht es und ich reagiere. So my courageousness with which I can face this world and tomorrow, mein Mut, mit dem ich diese Welt und morgen konfrontieren kann, is a response to the peace that my Jesus gave to me. Ist eine Antwort auf den Frieden, den mir Jesus gegeben hat. If we live like this, the world will envy us. Wenn wir so leben, wird uns die Welt beneiden. See you tomorrow. Bis morgen.